Herr Meyer, Zarathustra oder Zoroaster, wie er auch genannt wird, galt viele Jahrhunderte in Europa als Prototyp des Weisheitslehrers. In der Renaissancezeit hat man ihn sogar in Kirchen abgebildet. So kann man ihn zum Beispiel noch heute in Italien im Dom von Siena sehen. Wie war Zarathustra zu diesem Ruf gekommen, ein besonderer Weisheitslehrer zu sein? Das ist in Europa eine sehr lange Tradition, die wir zuerst im 5. Jahrhundert vor Christus, also noch vor Platon, ungefähr gleichzeitig mit Herodot und anderen frühen griechischen Historikern finden. Seit dieser Zeit galt Zoroaster, wie er im Griechischen genannt wird, oder eben Zarathustra, Zarathustra, wie er im Iranischen heißt, als ein Lehrer der Weisheit, was wahrscheinlich viel damit zu tun hat, dass die frühen Griechen der Meinung waren, dass Völker, die weiter von dem ihnen bekannten oder angenommenen Mittelpunkt der Welt, also dem Mittelmeerraum, die da weit entfernt wohnten, dass die noch Zugriff hätten auf eine Weisheit, die bei höher entwickelten Völkern des Öfteren schon verloren gegangen sei. Was ist denn überhaupt über das Leben des historischen Zarathustra bekannt? Wann hat er gelebt? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, über die sich die Gelehrten also bis heute nicht einig geworden sind. Die Datierungen Zarathustras gehen weit auseinander. Das ist vielleicht für Außenstehende zunächst einmal sehr irritierend. Festhalten kann man vielleicht, dass die Tendenz besteht, dass man Zarathustra früher, also noch vor wenigen Jahrzehnten, gerne ins 6. Jahrhundert vor Christi Geburt datiert hat, und tendenziell neigt man heute doch mehr dazu, eine Datierung etwa vor das Jahrtausend anzunehmen. Weiß man denn überhaupt, wie Zarathustra zu seiner neuen Religion gekommen ist? Ja, es sieht ganz so aus, als ob die Religion Zarathustras oder eben der Zoroastrismus, wie man das mit diesem griechischen Namen heute auch oft bezeichnet, dass diese Religion sehr viel zu tun hat und entstanden ist in Anlehnung an eine ältere polytheistische Religion, die wohl der ganz ähnlich war, die man aus den ältesten indischen Texten kennt. Und man hat tatsächlich auch ganz ähnliche religiöse Begriffe, die dann allerdings in der Religion Zarathustras sehr oft unterschiedliche Bedeutung annehmen. Also ein typisches Beispiel ist das altindische, vedische Wort für Gott, Deva, entsprechend unserem Wort Deus im Lateinischen, Gott, was dann auch eben zur Bezeichnung des christlichen Gottes dient. Das taucht auch im Iranischen auf, in den ältesten zoroastrischen Texten, bezeichnet aber jetzt eben nicht mehr die Götter, sondern Dämonen. Das heißt, es ist eine Art Abwertung dieses Begriffs zu beobachten. Lassen Sie uns einen Blick auf Zarathustras religiöses Weltbild werfen. Für ihn teilt sich ja die Geschichte in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Weltzeitaltern auf. Ja, das ist eine ganz interessante Konzeption, die natürlich auch von sehr großer kulturgeschichtlicher Bedeutung ist. Also die Vorstellung, dass sich die Geschichte in Zeitaltern vollzieht, in größeren Etappen. Man geht davon aus, dass es eine Vielzahl von solchen Weltaltern gibt. Das heißt, es gibt ein erstes Zeitalter, wo das immaterielle Urbild der Schöpfung entsteht, dann die materielle Schöpfung, dann die Vermischung von Gut und Böse. Wir sind damit im dritten Zeitalter, und schließlich dann die Trennung von Gut und Böse, womit die Schöpfung ihre ursprüngliche Vollkommenheit wiederbekommt. Das heißt, Zarathustra versteht die Welt sozusagen als einen Kampfplatz von Gut und Böse. Das ist im Zoroastrismus auf jeden Fall so. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das in dieser Form schon wirklich mit Zarathustra gegeben war, ob er diese Konzeption geschaffen hat oder ob er derjenige war, dem man sie dann in späterer Zeit zugeschrieben hat. Zugeschrieben hat man ihm dann auf jeden Fall auch, dass die Menschen eine besondere Rolle in diesem Kampf von Gut gegen Böse einnehmen. Also das Interessante an diesen dualistischen Vorstellungen im Zoroastrismus ist dies, dass der Gegensatz zwischen Gut und Böse sich zwar durch die gesamte Schöpfung zieht, dass es aber nicht verteilt wird auf eine böse materielle und eine gute geistige Welt, so wie wir das in der Gnosis, einer antiken Strömung innerhalb des Christentums, finden, sondern dieser Gegensatz zwischen Gut und Böse verläuft gleichsam quer durch die geistige und durch die körperliche Welt, und jeder einzelne Mensch ist aufgerufen, in diesem Kampf Stellung zu beziehen. Er kann sich aber, und das ist das Wichtige bei Zarathustra oder bei der Lehre Zarathustras, wenn man es genauer beschreiben will, dafür entscheiden, frei entscheiden. Das heißt also, Ahura Mazda, diese Gottheit des Guten, zwingt keinen Menschen, sondern der Mensch soll als vernunftbegabtes Wesen frei entscheiden. Ja, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Das heißt also, die Religionsgemeinschaft ist in diesem Fall eine Wahlgemeinschaft. Man wird nicht hineingeboren, sondern man kann sich dieser Religion anschließen, man kann sich auch gegen sie entscheiden und es gibt da keinen Gruppenzwang. In diesem Zusammenhang ist auch die heilsgeschichtliche Bedeutung Zarathustras selbst zu sehen, der von Ahura Mazda zu Beginn des vierten Weltzeitalters als Helfer für die Menschen in die Welt geschickt wurde. Und Zarathustras Erscheinen wird damit sozusagen zu einem Wendepunkt in der gesamten Weltgeschichte. Aber Zarathustra selbst ist ein sterblicher Mensch. Wie geht der Welterlösungsprozess nach seinem Tod weiter? Ja, wir haben eine Vorstellung, dass die Geschichte als Heilsgeschichte verstanden wird, wie wir das ja auch aus dem Christentum kennen und aus dem Islam, wobei noch zu fragen wäre, wie das jetzt im Einzelnen miteinander zusammenhängt. Aber Zarathustra, das ist eben tatsächlich nur ein sterblicher Mensch. Er wird in der mittelalterlichen Überlieferung und dann auch bis in die Neuzeit gerne als Prophet stilisiert. Das heißt, er ist sozusagen das Sprachrohr Gottes, das diesen Entscheidungsprozess den Menschen anheimstellt. Und die Geschichte wird sich dann weiter vollziehen und am Ende der Zeiten, das ist eine Vorstellung, die in späterer Zeit eine große Rolle spielt, am Ende der Zeiten kommt dann eine weitere Erlösergestalt, die dann die Schöpfung wieder vollkommen macht, wie sie am Anfang gewesen ist. Man wird vielleicht auch noch sagen müssen, dass hier ja die Welt sozusagen konsequent auf ein Ziel hinläuft, also die heilsgeschichtliche Deutung der Weltgeschichte. Das heißt also, Geschichte wird nicht mehr wie so oft in der Antike zyklisch verstanden, sondern in diesem Fall linear. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den wir natürlich aus dem Christentum sehr gut kennen, auch aus dem Judentum, aus dem Islam, aber der eben wirklich im Gegensatz zu dem steht, was man häufig außerhalb Europas findet. Ich denke jetzt beispielsweise an Indien oder eben auch im Gegensatz zu dem steht, was wir aus der klassischen Antike kennen. Also den Griechen war eine solche Vorstellung wirklich völlig fremd. Sie haben es vorhin angedeutet, Ahura Mazda sendet nach Zarathustra noch andere Helfer und einer dieser letzten Helfer wird dann auch das Weltgericht einleiten und die Auferstehung der Toten herbeiführen. Das ist eine Besonderheit bei Zarathustra, dass er eine Vorstellung von einem Weltgericht hat. Es wäre jetzt die Frage, ob der Zoroastrismus da tatsächlich diese Vorstellungen eines endzeitlichen Gerichts und einer körperlichen Auferstehung der Toten, ob er die an diese anderen Religionen vererbt hat, wenn man so will. Also ob sie ursprünglich iranisch sind und dann erst ins Judentum oder auch vom Judentum später ins Christentum, in den Islam eingedrungen sind. Wie sieht es denn für den einzelnen Menschen im Weltgericht aus? Der Einzelne wird als Individuum je nach seiner Wahlentscheidung gerichtet. Der Mensch wird nach dem Tod über eine Brücke geleitet und eben der Rechtschaffene, dem gelingt diese Überquerung des Abgrunds und der andere stürzt hinunter. Und in den Schriften heißt es dann, die Guten gelangen an den Ort der Lobgesänge, also man könnte sagen ins Paradies, und die Bösen müssen ins Haus des Bösen, die Hölle. Ist er sozusagen dann auch der Urheber von der Vorstellung von Paradies und Hölle? Ja, das Wort Paradies ist ja wahrscheinlich nicht ganz zufällig ein iranisches Wort. Es ist kein hebräisches Wort in der Form, in der wir es in der hebräischen Bibel finden, sondern es bezeichnet eine Art ummauerten Park und hat wahrscheinlich etwas mit altorientalischen, altpersischen Schlossanlagen zu tun. Aber auch von diesem einen Begriff jetzt abgesehen ist es schon so, dass die Vorstellung vom Paradies als dem Garten, wie wir sie im Koran finden, aber auch in verschiedenen christlichen Überlieferungen, dass diese Vorstellung deutliche Anklänge an das zeigt, was wir auch aus dem Zoroastrismus kennen. Das ist ja nebenbei bemerkt nicht ohne weiteres selbstverständlich die Verknüpfung. Also die Vorstellung eines Jenseitsgerichts, die haben wir ja beispielsweise auch im alten Ägypten, aber dort kennen wir eine derartige Paradiesvorstellung eben nicht. Und die Begriffe Himmel und Hölle waren dem Judentum vorher, man sagt also auch vor seiner babylonischen Gefangenschaft, wo wahrscheinlich die Einflüsse von Zarathustras Lehre ins Judentum eingegangen sind an dieser Stelle, unbekannt. Tendenziell kann man vielleicht etwas vereinfachend sagen, dass die älteste Religion Israels eigentlich dem Jenseits und dem Weiterleben nach dem Tode kaum Beachtung schenkt. Das ist etwas, was erst in späterer Zeit dann wichtig wird. Im letzten Entscheidungskampf wird Angra Mainyu das Prinzip des Bösen oder der Gott des Bösen vernichtet. Und am Ende herrscht allein Ahura Mazda über alle seligen Wesen. Das ist die Vorstellung der Welterlösung. Ja, es ist eine Art Verklärung der Welt, die am Ende der Zeiten stattfindet. Bis dahin herrschen eben diese beiden widerstreitenden Prinzipien unversöhnlich nebeneinander. Und das endet mit der Vernichtung des bösen Prinzips Angra Mainyu oder wie man das auch aus einer späteren Form kennt mit dem Namen Ahriman. Wie wird denn die Rolle Zarathustras heute insgesamt in der Religionswissenschaft eingeschätzt? Wird er als Religionsgründer eingestuft? Vieles, was man in gängigen, populären Darstellungen lesen kann, geht möglicherweise nur auf sekundäre Überlieferung zurück und die Gestalt als historische Gestalt bleibt für uns doch sehr, sehr schwer fassbar. Mit Sicherheit handelt es sich aber beim Zoroastrismus um eine der ältesten Religionen dieses Typs, der auf eine Wahlgemeinschaft zurückgeht, wo also das Individuum, der Einzelne, aufgerufen ist, sich für oder gegen eine Religionsgemeinschaft zu entscheiden. Das ist etwas, was dann später gängig wird, was aber zu dieser frühen Zeit eigentlich doch noch die Ausnahme bildet.